mit den Jungs ein Doppelleben. So verrückt es auch ist, manchmal fuckt es mich ab, doch ich bin glücklich damit. Ich führe ein Leben zwischen Rausch und Vernunft. Arbeiten gehen und raus mit den Jungs ein Doppelleben. So verrückt es auch ist, manchmal fuckt es mich ab, doch ich bin glücklich damit. Jeder kennt das, diesen Alltagsstress. Man geht kaputt dran, wenn man keinen Dampf ablässt. Wenn am Montag in dir noch der Samstag schlägt und der Kater geht zudem viel zu langsam weg. Mit Rübersicht und müdem Blick bemüht man sich, nett zu sein, auch wenn das alles eine Lüge ist. Die anderen Leute sehen es in deinem Blick, dass dich alles abfuckt, verstehen es aber nicht. Ich greife täglich zu dem Stift, weil mich das aus der Scheiße zieht. Denn dieser Alltagsstress gleicht einem kleinen Krieg. Doch nach einem Seitenhieb feier ich meinen Sieg und werde gepusht davon wie von dem weißen Speed. So läuft das eigentlich immer nach dem Feiern, verliebt sein auf peinlichen Bildern. Doch das macht nix, das ist mir scheißegal. Jetzt heißt es vortrinken und dann gleich nochmal. Ich führe ein Leben zwischen Rausch und Vernunft. Arbeiten gehen und raus mit den Jungs ein Doppelleben. So verrückt es auch ist, manchmal fuckt es mich ab, doch ich bin glücklich damit. Ich führe ein Leben zwischen Rausch und Vernunft. Arbeiten gehen und raus mit den Jungs ein Doppelleben. So verrückt es auch ist, manchmal fuckt es mich ab, doch ich bin glücklich damit. Nach ein paar Stunden lang schlafen bleiben mir von einer Freitagnacht nur ein paar bunte Pfandmarken, leere Taschen und ein Stempel auf der Hand. Und auch die zweite Flasche Wasser ändert nix am Brand. Und wie jede Woche schwör ich mir, ich trink nicht mehr, denn dieses Wochenende hängt mir noch lang hinterher. Denk am Montagmorgen noch, damn, bin ich platt. Doch noch 5 Tage, dann hab ich's endlich geschafft. 5 Tage, dann heißt es wieder Schnaps und Bier. Wenn wir die täglichen Probleme in der Nacht verlieren, von 8 bis 4, planlos durch die Stadt marschieren und das alles landet dann auf einem Blatt Papier. So macht man's hier, das hier ist die Ortenau, wo wir Bags, Flaschen kippen bis zum Morgengrauen. Nach vorne schauen, denn es führt kein Weg zurück. Das ist mein Doppelleben, guck, ich leb verrückt. Ich führe ein Leben zwischen Rausch und Vernunft. Arbeiten gehen und raus mit den Jungs ein Doppelleben. So verrückt es auch ist, manchmal fuckt es mich ab, doch ich bin glücklich damit. Ich führe ein Leben zwischen Rausch und Vernunft. Arbeiten gehen und raus mit den Jungs ein Doppelleben. So verrückt es auch ist, manchmal fuckt es mich ab, doch ich bin glücklich damit.